Ali Kümmel Türke, dich stellen wir ans Montageband. Ali Kümmel Türke, zu anderer Arbeit fehlt dir an Verstand. Und räum den Abfall weg, du Topf. Wir schuften schließlich mit dem Kopf. Wir stecken ihn für dich sogar in Sand. Ali Kümmel Türke, du wohnst doch gern hier auch bei Nacht. Fünf auf einer Matratze, das hat noch keinen Türken umgebracht. Ich trink kein Pilz mit dir, du Sau. Du bist nur geil auf meine Frau. Wenn du da sitzt, fühlt sie sich angemacht. Wie willst du hier denn klarkommen in unserem Wohlfahrtsland? Wie kann ich dich denn achten, du Arbeitsemigrant? Ich stehe auf der Straße, du ackerst illegal. Du nimmst mir meine Arbeit weg und lässt mir keine Wahl. Ali Kümmel Türke, wir atmen hier den gleichen Dreck. Wenn wir vom Werk heimkommen, dann ist bei dir und mir die Puste weg. So beuten sie uns beide aus und schmeißen uns auch beide raus, weil unser Hals in gleicher Schlinge steckt. Wie willst du hier bloß klarkommen in unserem Wohlfahrtsstaat? Wie kann ich dich denn achten? Ich weiß mir keinen Rat. Sie machen gutes Geld mit dir da am Montageband. Und vieles von dem Reichtum hier kommt auch aus deinem Land.